Hello and hello this morning. Hallo, hallo und guten Morgen. Let's continue to talk about this beautiful part of the Bible. Lass uns weiter über diesen schönen Teil der Bibel sprechen. Look at verse 25. Schau dir Vers 25 an. For the foolish things of God have proven to be wiser than human wisdom. Denn die törichten Dinge Gottes haben sich als weiser erwiesen als die menschliche Weisheit. That's a very strong statement. Das ist eine sehr starke Aussage. If the foolish things of God have proven to be wiser than human wisdom, wenn die törichten Dinge Gottes sich als weiser erwiesen haben als die menschliche Weisheit, then what do I want? Was will ich dann? I want everything that comes from God. Ich will alle Dinge, die von Gott kommen. Are you ready for an incredible statement? Bist du bereit für eine unglaubliche Aussage? Paul says that the foolish things of God are wiser than man's wisdom. Paulus sagt, dass die törichten Dinge Gottes weiser sind als die Weisheit der Menschen. But then the Bible says that we can have God's wisdom. Aber dann sagt die Bibel, dass wir Gottes Weisheit haben können. So when the foolishness of God is already much wiser than man's wisdom, wenn also die Torheit Gottes schon viel weiser ist als die Weisheit der Menschen, what do you think how wise God's wisdom is? Was meinst du dann, wie weise Gottes Weisheit ist? So if we live by God's wisdom, we have to be the most successful people in the world. Wenn wir also nach Gottes Weisheit leben, müssen wir die erfolgreichsten Menschen auf der Welt sein. Because if we would live by the foolishness of God, we would already be wiser than anybody else in this world. Denn wenn wir nach der Torheit Gottes leben, sind wir bereits weiser als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Do you know what? Weißt du was? I really believe. Ich glaube wirklich, that if Christians would really understand the simple truth about Jesus being everything, wenn Christen die einfache Wahrheit, dass Jesus alles ist, wirklich verstehen würden, there could not be a single Christian who is not totally successful. Gäbe es keinen einzigen Christen, der nicht total erfolgreich wäre. That would be an impossibility. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Do you know, I look at my own life. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, and I think, denke ich, according to the wisdom of this world, nach der Weisheit dieser Welt, I should have never been successful. Hätte ich niemals erfolgreich sein dürfen. 3 suicide attempts when I was 12. 3 Selbstmordversuche, als ich 12 war. Come from a dysfunctional family. Ich komme aus einer zerrütteten Familie. Never had a higher education. Hatte nie eine höhere Bildung. Never went to any university. War nie auf einer Universität. Never have anything to show for the human intelligence. Hatte nie etwas vorzuweisen, was die menschliche Intelligenz betrifft. No degree in business. Kein Abschluss in Wirtschaft. And what happens? Und was passiert? God sends this little Austrian to Brazil. Gott schickt diesen kleinen Österreicher nach Brasilien, who doesn't speak Portuguese, der kein Portugiesisch spricht. And then he starts to build orphanages. Dort fängt er an, Waisenhäuser zu bauen. I mean, do you know, if this is not God's wisdom, then what is it? Wenn dies nicht Gottes Weisheit ist, was ist es dann? I mean, how can I be used to start such a big Christian association? Wie kann man mich gebrauchen, eine so große christliche Organisation zu gründen? I'll tell you how. Ich sage dir wie. Because I've learned to trust in God's wisdom and not in man's wisdom. Ich habe nämlich gelernt, auf Gottes Weisheit zu vertrauen und nicht auf die Weisheit der Menschen. I've learned to put all of my trust in God and not in people. Ich habe gelernt, mein ganzes Vertrauen in Gott zu setzen und nicht in Menschen. So my trust is in God. Ich vertraue also auf Gott. And not my own wisdom. Und nicht auf meine eigene Weisheit. This is why I can make decisions that don't make sense as long as God tells me to make them. Deshalb kann ich Entscheidungen treffen, die keinen Sinn ergeben, solange Gott mir sagt, dass ich sie treffen soll. The moment God says go, I go. In dem Moment, in dem Gott sagt geh, gehe ich. The moment God says do this, I do it. In dem Moment, in dem Gott sagt tu das, tue ich es. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I've learned to live from the heart and not from my rational mind. Ich habe gelernt, aus dem Herzen heraus zu leben und nicht aus meinem rationalen Verstand. Because to the rational mind, many, many, many things that God say are foolish. Denn für den rationalen Verstand sind viele, viele, viele Dinge, die Gott sagt, töricht. And then when you do them, they seem to be extremely wise. Wenn du sie dann aber ausführst, scheinen sie sehr weise zu sein. And then people get shocked and confused. Und dann sind die Menschen schockiert. irritiert und verwirrt. So now let's look at the next and the last part of verse 25. Schauen wir uns also den nächsten und letzten Teil von Vers 25 an. And the feeble things of God have proven to be far more powerful than any human ability. Und die unscheinbaren Dinge Gottes haben sich als viel mächtiger erwiesen als alle menschlichen Fähigkeiten. You know, I really like that the Passion puts the word feeble here in quotation marks. Mir gefällt, dass die Passion das Wort unscheinbar hier in Anführungszeichen setzt. The feeble things of God, what is that? Die unscheinbaren Dinge Gottes, was ist das? Do you know what this means in the original Greek? Weißt du, was das im griechischen Original bedeutet? It means weak. Es bedeutet schwach. It has the meaning of being impotent. Es bedeutet so viel wie machtlos. So here's what God is saying. Hier ist also, was Gott sagt. Any human ability is nothing compared to the weak things in my eyes. Jede menschliche Fähigkeit ist nichts im Vergleich zu dem, was in meinen Augen schwach ist. So God looks at you. Gott sieht dich also an. And God sees you humanly completely weak. Und sieht, dass du als Mensch völlig schwach bist. And then God says. Dann sagt Gott. That weakness is far more powerful than any human ability. Diese Schwäche ist viel stärker als alle menschlichen Fähigkeiten. Oh my God, if you could only understand this. Oh mein Gott, wenn du das nur verstehen könntest. Do you know, when I understood this many, many years ago. Als ich das vor vielen, vielen Jahren verstanden habe. I actually prayed a prayer. Betete ich ein Gebet. That I've prayed many, many, many times. Das ich schon unzählig viele Male gebetet habe. I said, Lord, please let me become the weakest man in the whole world. Herr, bitte lass mich der schwächste Mensch auf der ganzen Welt werden. Reinhard, why would you pray such a prayer? Reinhard, warum solltest du so ein Gebet sprechen? Well, look at what the Bible says. Nun sieh dir an, was die Bibel sagt. The weak, the impotent things of God have proven to me far more powerful than any human ability. Die schwachen, die machtlosen Dinge Gottes haben sich für mich als viel mächtiger erwiesen als alle menschlichen Fähigkeiten. Now I understand the context talks about the cross. Ich verstehe, dass in diesem Zusammenhang vom Kreuz die Rede ist. I understand. Das verstehe ich. The cross seems weak, the cross seems powerless. Das Kreuz scheint schwach, das Kreuz scheint machtlos. And it's much more powerful than any human ability to bring salvation. Dabei ist es viel mächtiger als jede menschliche Fähigkeit, Erlösung zu bringen. I understand that that's the context. Ich verstehe, dass dies der Kontext ist. But the principle remains. Aber das Prinzip bleibt. Paul had to learn that. Paulus musste das lernen. Als ich in meiner größten Schwäche war, wurde die Kraft Gottes offenbar. There will never be a manifestation of the power of God in human strength. Die Kraft Gottes wird sich niemals in menschlicher Stärke manifestieren. It's either human strength or God's strength. Es ist entweder menschliche Stärke oder Gottes Stärke. So I would rather be weak. Ich möchte also lieber schwach sein, so that the power of God can manifest itself. Damit sich die Kraft Gottes manifestieren kann. I will see you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.